Grüß euch Gott. Also, ich muss schon sagen, manchmal kann einem der kleine Pumuckl schon ein bisschen leid tun. Es war doch viel einfacher für ihn, als er noch unsichtbar war. Als unsichtbares Wesen gingen ihn, wie ihr wisst, viele Dinge nichts an, wie zum Beispiel der Schnupfen oder überhaupt jeder Schmerz. Er konnte sich keinen Finger verbrennen und er konnte sich auch keinen erfrieren. Ja, er kannte Frieren überhaupt nicht. Aber das lernte er jetzt in der kalten Jahreszeit gründlich kennen. Nicht, dass es in Meister Eders Werkstatt nicht gut geheizt wäre, aber die Werkstatttüre geht direkt ins Freie. Und wenn ein Kunde hereinkommt oder wenn der Meister Eder mal durchlüftet, dann zittert das kleine Kerlchen immer vor Kälte. Der Meister Eder friert nicht, er arbeitet ja tüchtig und dabei wird ihm immer warm. Aber der Pumuckl arbeitet nie so, dass er ins Schwitzen kommt. Ihr wisst, er ist ja schließlich kein Heinzelmännchen. Und so kommt es, dass der Pumuckl oft so vor Kälte schnattert, dass es schrecklich ist. Wieder einmal wollte der Meister Eder das Fenster aufmachen, um frische Luft hereinzulassen. Da bat der Pumuckl, indem er schon bei dem Gedanken an die Kälte zu schnattern anfing. Nein, nein, bitte, nicht das Fenster aufmachen. Nein, was mache ich denn bloß mit dir? Es ist ja so kalt. Ich muss ja mal lüften, nicht? Leg dich heute aber ins Bett. Ja, schon, aber ja. Ich müsste mich ja den ganzen Tag ins Bett legen. Immer kalt. Also du übertreibst. Mir ist es so warm da herin. Nein. Ich kann Wärme gar nicht einheizen, sonst der Kimi ja beim Arbeiten. Setz dich heute halt neben den Ofen. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag sitzen. Ich bin doch ein Kobold. Ja, dann hupf halt umeinander. Ich kann doch auch nicht den ganzen Tag umeinander hüpfen. Da tun mir ja die Beine weh. Ja, aber ein bisschen. Ich kann nicht den ganzen Tag ins Bett. Ich kann nicht den ganzen Tag hüpfen. Ich kann nicht den ganzen Tag sitzen. Ach, wär ich nur wieder unsichtbar. Aber geh, Pumuckl. Ich kann nur noch frieren. Ja, mei, was mache ich denn bloß mit dir? Komm her, Pumuckl. Ich reib dir ein bisschen warm. Aber du kannst mich doch auch nicht den ganzen Tag warm reiben. Ja, freilich nicht. Aber ich kannst du auch nicht verantworten, dass du mir noch krank wärst vor lauter Kälte. Komm her, geh weiter. Ich bin ja schon da. Ah, dein Gewand ist ja auch so viel zu dünn. Du müsstest einen Wollpullover haben oder sonst was. Wollpullover? Na ja. Sowas wie ich auch hab. Aber die meinen passen dir ja nicht. Nein, die sind ja viel zu klein. Ja drin. Zu groß, ja. Also ja, kleine Gräsen gibt's ja gar nicht, wo du reinpasst. Oh, ja. Herrschaftszeiten. Kobaltsgröße wo eben. Kann man denn für die einen Wollpullover herkriegen? Halt, vielleicht passt dir ein Babyjackerl. Nein! No. Ich bin kein Baby! Ach, okay. Na, das tät ja nichts ausmachen. Aber das Zeug ist ja immer rosarot und himmelblau und weiß. Lauter Farben, die du viel schnell dreckig machst. Ich kann doch nicht dauernd waschen. Nein, das kannst du nicht. Ich bin ja auch kein Baby. Es müsste zwar ein gestrickter, warmer Janker her. So wie mein dunkelgrüner, weißt? Da sieht man einen Dreck nicht so. Ein Janker? Ja. An dem dunkelgrün, da sieht man ja gleich überhaupt gar keinen Dreck. Mit so einem grünen Jankerl, da darfst du ausschauen wie eine Puppe. Ja, ich will aber nicht wie eine Puppe ausschauen. Aber frieren willst du da auch nicht, oder? Nein, frieren will aber ich auch nicht. Puppen? Das ist eine Idee. Im Spielzeugladen, wo es Puppen haben, da kannst du auch eine Jacken in deiner Größe geben. Mhm. Oder Pullover. Puppenpullover. Das ist eine Idee, jawohl. Im Spielzeugladen? Ja. Puppenpullover ja. Für Pumuckl. Alle guten Sachen gehen mit Puh an. Ja, und wenn es dir nachher noch Puh-Dädel warm ist, nachher wärst du dann. Also pass auf, Pumuckl, ich zieh dich jetzt gleich an und schau, ob ich sowas krieg. Ja. Solange ich weg bin, bist du ja sowieso unsichtbar und musst nicht frieren. Mhm. Und wenn ich wiederkomme, dann wirst du sehen, dass es mit der ganzen Friererei vorbei ist. Ja, dann geh bitte ganz schnell und hole einen pudelwarmen Puppen-Pumuckl-Pullover. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja. Meister Eder holt im Nu Pumuckl-Pulli mit viel Puh. Und hab ich erst den grünen Janker, sag ich ihm recht vielen Danke. Ja, danke. Vielleicht dichtet sich's mit Jacke viel besser. Warte mal. Und hab ich erst die grüne Jacke? Dann sage ich ihm recht vielen Danke. Was hast du lieber? Viele Danke oder Danke? Ja, das ist mir gleich. Dann ist es mir auch gleich, ob du mir einen Janker oder eine Jacke bringst. Du könntest mir vielleicht eine Janke bringen, dann könnte ich das auch mit Danke dichten. Aber geh jetzt bitte ganz schnell weg, nicht? Und mach ganz schnell. er wieder die Tür hinter dir zu. Ganz, ganz schnell. Bitte ganz schnell. Danke. Danke. Der Meister Eder ist also in ein großes Spielwarengeschäft gegangen. Da war eine große Puppenabteilung. Er hat nur so gestaunt, was für schöne Puppen es gibt, und zwar in allen Größen. Es ist auch gleich eine Verkäuferin gekommen, und die hat ihn gefragt. Sie wünschen, bitteschön? Ich möchte einen Pullover haben, einen recht warmen. Für eine Puppe, damit das Püppchen nicht friert. Ja, ja, die friert es nämlich ganz kreislich. Ja, ich verstehe. Wie groß ist sie denn? Ja, eigentlich, es ist keine Sie, sondern ein R. Und der ist ungefähr so groß. Wohl eine Babypuppe. Ah, da haben wir für die Größe einiges hier. In Himmelblau, wenn es ein R ist. Nein, es ist kein Baby. Es ist schon ein Bub, sozusagen. Und Himmelblau darf es nicht sein, weil er das dreckig macht. Na, dann muss das Puppenmütterchen es eben waschen. Nein, das Puppenmütterchen mag nicht waschen. Also, mir wäre was Dunkelgrüns lieber, wissen Sie, so ein Trachtenjanker oder sowas ähnliches halt. Ja, aus Stoff haben wir schon sowas. Sehen Sie, was diese Puppe dort anhat. Ah, das ist voll zu dünn. Das ist ja ein Fanderl. Da friert er sich als tot damit. Das Puppenmütterchen scheint eine sehr lebhafte Fantasie zu haben. Wie meinst du? Wenn Sie dem Kind sagen, dass die Puppe damit nicht friert, dann friert die Puppe auch nicht damit. Doch, die friert schon, glauben Sie mir's. Haben Sie denn gar nichts gestrickt oder was aus Lodenstoff? Oder? Na, dieses Jäckchen hier ist aus einer Art Filz. Mei, bei dem dünnen Filz hat er ja Telebon gleich durch. Na, ich denke, es handelt sich um eine Puppe. Schon, aber das ist bewegliche Puppen, wissen Sie? Ja. Na, also ich kenne keine Puppe, die Ellbogen bewegen kann. Aber leider was anderes haben wir nicht. Was mache ich denn jetzt da? Vielleicht kann das Puppenmütterchen selber was stricken. Nein, das kannst du bestimmt nicht. Ja, oder eine Tante. Tante haben wir keine. Oder die Mutti. Haben wir auch nicht. Ach, ja, verzeihen Sie, ist aber traurig. Es tut mir so leid, dass ich Ihnen nicht dienen kann. Die Verkäuferin ist ganz betreten zurückgeblieben, weil sie nicht wusste, ob sie das arme, mutter- und tantenlose Kind bedauern soll oder ob nicht vielleicht doch der gute Meister Eder nicht ganz richtig im Kopf sei. Aber dem Meister Eder selbst war bei dem Gespräch eine Idee gekommen. Zwar hat der Pumuckl keine Tante, die ihm was stricken könnte, aber die Frau Schröder im Vorderhaus, die strickte mit Leidenschaft. Und da der Meister Eder der Frau immer gefällig gewesen war, wenn es schnell etwas abzuhobeln oder zusammenzuleimen gab, würde sie ihm ganz bestimmt den Gefallen tun und einen Pullover stricken. Schnurstracks ging der Meister Eder also zur Frau Schröder. Sie, Frau Schröder? Ja? Ich hätte ein Anliegen. Ah. Ein ganz komisches, ja. Sie stricken doch, oder? Ja, freilich. Brauchen Sie vielleicht einen Pullover, Herr Eder? Nein, ich nicht. Ich bräuchte einen ganz kleinen Pullover. Gar nicht viel Arbeit. Ich bräuchte es für mein... Also für ein Geschenk, ja. Ach so, ja. Er müsste nur ungefähr 10 cm groß sein, der Pullover. Nur 10 cm? Ja, für ein Puppen, wissen Sie. Zur Pullover wäre der größte Wunsch von meiner Nichte für ihr Puppen. Und ja, so einen netten Onkel möchte ich auch haben. Ja, ich habe mir gedacht, das ist schnell gestrickt, aber selber kann ich ja nicht stricken. Und jetzt ist die kalte Jahreszeit und da tät es halt pressieren, weil das ein schnelles Geburtstagsgeschenk ist, ja. Und ich wäre Ihnen so dankbar. Ich zahle Ihnen alles dafür. So also wichtig ist Ihnen das. Aber Freude mache ich das. Sie sind auch allerweil so nett. Ja. Da werden wir wohl noch einen Puppenpullover zusammenbringen. Mhm. Wann ist denn der Geburtstag? Mei, ich muss es halt so bald wie möglich haben. Haben Sie Masse von der Puppe? Nein. Aber die kann die kriegen. Die Puppen selber können Sie mir nicht herbringen? Nein, das geht nicht. Warten Sie. Dann schreibe ich Ihnen auf, was für Masse ich brauche. Ja. Und sobald Sie mir die bringen, stricke ich es. Ah, da bin ich Ihnen aber schon so dankbar. Aber nicht der Rede wert. Also die Länge vom Hals bis halt so lang sein soll. Mhm. Dann die Brustweite, die Halsweite, die Ärmellänge. Ja, und aus einer recht dicken Wolle soll es sein. Recht warm, ja. Ja. Und eine Farbe, die nicht schmutzt. Grün habe ich mir gedacht. Ja, freilich, das kann man alles war machen. War das nix? Mit einer dicken Wolle ist das in 2 Stunden geschehen. Also, da habe ich es Ihnen aufgeschrieben. Sie brauchen nur die Masse einsetzen, ja? Ja, ist gut. Ich komme gleich wieder, gell? Dem Meister Eder ist ein solcher Stein vom Herzen gefallen. Ein Pullover nach Maß für den Pumuckl, das war genau das Richtige. Er hat gleich angefangen, den Kobold nach Strich und Faden abzumessen. So, jetzt geh her. Jetzt halt die Steine. Also, gib mir Ruhe. Dass ich messen kann. Na, halt die Stiel jetzt. Ich muss deine Armlänge wissen. Also, das sind einmal 5,5 cm. Und jetzt die Brustweiten. Dreh dich her. Brustweite, ja. Schnauf einmal tief ein. Ich so, dass ich messen kann. 18 cm Brustweite. So, und jetzt die Halsweiten. Jetzt kommt schon. Ja, guck hier, nein, da bin ich auch kitzlig. Ja, jetzt. Also pass auf, Pumuckl, ich lasse dich da frieren, wenn du jetzt nicht startholst. Also Halsweiten, 8 cm. Im Durchmesser? Du hast einen oder kleinen Hals für deinen großen Kopf. Ja, ja, wie man nur so einen winzigen Hals haben kann. So ein Häuserl. Jetzt habe so, hab ich jetzt von meinem Vater geerbt. Ja. So, und jetzt wird bald ein Rührsein mit der Friererei. Die Frau Schröder hat noch am Nachmittag eine dicke grüne Wolle gekauft und noch am selben Abend den Pullover gestrickt. Ganz nach Meister Eders Maß. Und schon am nächsten Tag hat sie das Prachtpulloverchen abgeliefert. So, Herr Eder, jetzt können Sie Ihrer Nichten den Pullover schicken. Mei, ist der schön geworden. Ja. Na, sowas. Jetzt wird er endlich nicht mehr frieren. Na, das freut mich aber. Was bin ich Ihnen jetzt schuldig? Nur wohl 2,50. Ja, und für die Arbeit? Aber nix da. Das ist doch gern geschehen. Ich freue mich ja, dass ich Ihnen habe einen Gefallen tun können. Also dann nochmal vielen Dank. Da sind die 2,50. Gell? Und ja, wenn Sie was brauchen, ich bin immer für Sie da. Ihre Nichte scheint ja einen großen Stein bei Ihnen im Brett zu haben. An der hängen Sie wohl arg, was? Freilich, wie es heute so ist, nicht? Naja, hoffentlich passt er. Also Wiederschauen, Herr Eder. Wiederschauen, Frau Schröder. Pumuckl. Pumuckl, komm vor, hinterm Ofen, geh weiter. Der Pullover ist da. Ich bin schon da. Ja, geh nur her. Ist aber wieder kalt zur Tür hereingegangen. Ja, das ist nicht schlimm. Schnell den Pullover anziehen. Heute, ja, warte nur. Zuerst mit dem Arm rein und nachher mit dem Kopf. Wo kann denn der Kopf raus? Ich finde keinen Platz für meinen Kopf. Ja, da oben muss er raus. Das geht aber nicht. Hier, lass einmal schauen. Mein Gott. Der Kopf ist jetzt groß für den kleinen Häuserschnitt. Ah, der geht ja gar nicht durch. Ja, aber sehr, sehr warm ist es hier drinnen. Ja, warm ist der. Ja, und dann kann ich dich auch durch die Wolle sehen. Aber geht's hier gewaltig? Das geht ja nicht. Ja, was machen wir denn da bloß? Ja, wir machen das Loch einfach größer. Nein. Dann geht der Kopf durch. Na, was tue ich mit denn einem Bohrer oder einer Säge können wir das größer schneiden. Nein. Oder mit einer Schere. Nein, die muss ich zurückgeben, damit Frau Schröder ändert. Nein, ich gebe ihn nicht zurück. Ach, ich will nicht mehr frieren. Ich will nicht. Pumuckl. Pumuckl, bleib da. Ich nimm den ja nicht. Kriegst ihn ja wieder. Die Frau Schröder muss ja oben bloß was auftrennen. Das ist ja gleich geschehen. Geh weiter, Pumuckl, da geh her. Das kriegen wir schon, jetzt geht's zu. Komm her. Die Schere ist ein feines Ding, schneidet einen großen Ring in die schöne dicke Wolle, dass der Kopf durchgehen soll. Ja, um Himmels Willen. Ja, was hast du da angestellt? Das war ganz einfach. Ja, Pumuckl. Also ich habe einfach das Loch größer geschnitten. Ja. Oh, jetzt ist mir schön warm unter meinem Kopf. Ja, wie das ausschaut. Da schau, was? Da laufen ja alle Maschen. Oh, das geht jetzt alles aus. Nein, nichts läuft, nur ich kann jetzt ganz fein so herumlaufen. Ja, schau doch hin. Bis zur Brust runter gehen schon die Maschen. Nicht hinkommen, das läuft ja immer weiter. Halt, nicht weiterlaufen. Festhalten, festhalten. Du kannst doch nicht mit den Händen die Maschen festhalten. Was man nicht festhalten kann, das muss man eben festkleben. Das habe ich ja bei dir gelernt. Das ist ja ein Schreinermeistersgesetz. Jawohl, wo ist denn der Leintopf? Pumuckl. Da ist er ja. Pumuckl nicht. Pumuckl, da geh her. Pumuckl, lass schöner Leim drauf. Nein. Die Masche ist festgeklebt. Und hier auch nochmal. So, auch nochmal drauf. Pumuckl, ist nochmal festgeklebt. Ringsum kleben, Maschen heben. Das ist ein kleines Gedicht, aber sehr schön. Der sieht überall den Leim auf dem Pullover. Hat der wird ja hart wie ein Brett. Jetzt ist alles sie. Oh mein Pullover. Ja, der Pullover war gründlich verdorben. Er ist wirklich steif wie ein Brett geworden. Und am nächsten Tag ist der Pumuckl nicht mehr hineingekommen. Das war natürlich traurig, denn der Pumuckl hat wieder erbärmlich frieren müssen. Der Meister Eder hat sich aber nun nicht mehr getraut, zu der Frau Schröder zu gehen und sie nochmal um einen Pullover zu bitten. Und so hat er hin und her überlegt, wen er denn noch kennt, der sowas stricken könnte. Und wie es der Zufall will, ist ihm die Hannelore begegnet. Sie hatte einen schönen, dicken Wollschal um den Hals und erzählte ihm voller Stolz, dass sie den selber gestrickt habe. Das war natürlich genau das richtige Stichwort für den guten Meister Eder. Was? So schön stricken kannst du? Oh, das ist ja großartig. Du, sag einmal, tätst du mir auch was stricken? Mei, brauchen Sie auch einen Schal? Nein, ich bräuchte so einen kleinen Pullover für eine Puppen. Ich müsste jemand ein Geschenk machen. Aber bald müsste es sein. Ganz bald. Ich tät es natürlich zahlen. Kannst du sowas stricken? Freilich. Ja? Ich habe für meine Babypuppe schon eine Mütze und ein Jäckchen gestrickt. So? Dies geht ganz leicht. Ja. Ich stricke furchtbar gern. Wissen's? Ah, das ist ja pfundig. Ah, da fällt mir der große Stein vom Herz. Wann kannst du denn damit anfangen? Gleich. Jetzt gib Obacht. Der Pullover soll von einer dicken, warmen Wolle sein. Dunkelgrün, wenn's geht. Die kostet 2,50 Mark. Ah, das weiß ich zufällig, weißt? Ich geb dir 5 Mark und den Rest darfst du für die Arbeit halten. Ist das nix? Oh ja, fundig. Aber lange Ärmel muss der Pullover haben. Die Maße schreibe ich da auf. Und einen großen Ausschnitt oben muss der Pullover auch haben, weil die Puppen einen so einen großen Kopf hat. Die Wolle kann ich gleich holen. Ja. Und ich fange heute noch an. Den kann ich in einem Abend stricken. Ja, dann gib ich dir gleich Geld. Und wenn's mir bald bringst, dann kriegst du noch eine Schokolade extra. Gell? Ah wo, das braucht's nicht. Ich bring ihn auch so ganz bald. Ja, ist schon recht. Die Hannelore war wirklich voller Eifer. Und sie hat auch noch am gleichen Nachmittag angefangen. Und am Abend hat sie schon das Vorderteil und das Rückenteil und einen Ärmel gestrickt. Das Vorderteil und das Rückenteil hat sie auch zusammengenäht. Den einen Ärmel aber nähte sie nicht mehr hinein. Das war ihr plötzlich zu viel. Morgen war schließlich auch noch ein Tag. Natürlich strickte sie auch den zweiten Ärmel nicht mehr, obwohl er ja nur 5 Zentimeter klein sein musste. Morgen, so dachte sie, würde sie bestimmt damit fertig werden. Der nächste Tag war wieder besonders kalt und der Pumuckl fror wieder, so oft ein Kunde die Tür aufmachte. Und da viele Kunden kamen, wurde es ihm überhaupt nicht mehr warm. Ich werde ein Eis zapfen, jawohl. Plötzlich bin ich ganz steif. Noch viel steifer als der kaputte Leimpullover. Und, ja. und ganz dünn und spitz, ja, werde ich. Und, ruhig. Und mausetot, ja. Die Hannelore strickt ihn ganz schnell, wirst du sehen. Die hat gestern noch damit angefangen. Heute Nachmittag nach der Schule wird sie ihn ganz bestimmt bringen. Ja, Nachmittag nach der Schule, aber wenn ich schon mittags ein dünner, spitzer Eis zapfen... Bleib heute hinterm Ofen, wirst schon noch aushalten bis Nachmittag. Ja, ich halte es vielleicht schon aus, aber ob es meine Zähne aushalten? Deine Zähne? Ja, die klappern am meisten, obwohl sie am wenigsten frieren. Hör mal. Es kam der Nachmittag, es kam der Abend. Aber der zweite Ärmel war immer noch nicht gestrickt. Hannelore hätte es selbst nicht sagen können, warum sie an den zweiten Ärmel nicht rangehen wollte. Aber ihr kennt das sicher auch. Plötzlich beim zweiten Ärmel oder beim zweiten Söckchen oder beim zweiten Fäustling verliert man die Lust. Und man verschiebt's auf morgen. Und nochmal auf morgen. Als der Pullover nicht kam, da wurde es dem frierenden Pumuckl zu dumm. Als der Meister Eder einmal gerade weg war, sauste er los. Und zwar schnurstracks in die Wohnung von der Hannelore. Und siehe, da lag der Pullover und der eine noch nicht eingenähte Ärmel. Der Pumuckl das sehen und schwupp weg damit, das war eins. Und wie dann der Meister Eder zurückkam, was sah er? Einen vergnügten Pumuckl, der einen Pulli übergezogen hatte mit einem losen Ärmel. Ja, Pumuckl, Wie schaust denn du aus? Fein, was? Das ist ein Pullover mit Wechselärmel. Was? Also, ja, wenn, weißt du, wenn der eine Arm warm ist, dann ziehe ich den Ärmel aus und tue ihn an den anderen Arm, bis der warm ist. Und dann tue ich ihn wieder an den einen Arm und dann tue ich ihn wieder an den anderen. Das ist sehr praktisch, ganz modern. Ja, hat den Pullover, die Hannelore, ist so zurückgebracht? Nein, den habe ich. Ich habe ihn zurückgebracht. Also der lag in einer Ecke. Der gehört ja sowieso mir, nicht? Der ist kein bisschen geklaut. Den musst du doch wieder hintragen, damit die Hannelore ihn fertig strickt. Nie. Aber so geht's doch nicht. Wieso? Ich habe ja die Hannelore schon dafür zeugt. Die muss den fertig stricken. Ich will doch nicht vorher erfrieren. Nein. Das ist sehr praktisch so. Und schön warm. Aber das ist doch ein Schmarrn. Wieso? Ein Ärmel. Du tragst ihn auf der Stelle wieder zurück. Nein. Doch. Pumuckl ist jetzt endlich so wohl. So mollig warm wohl. So Pumuckl-Pullover-Pudel-wohl. Ja. Oh, ist das schön. Es war nichts zu machen. Der Meister Eder war zwar wütend auf die Hannelore, aber selber konnte er den Pullover nicht gut zurücktragen. Was hätte er denn sagen sollen? Der Pumuckl fuhr eben jetzt nur noch abwechselnd an einem Arm und zog den ganzen Tag den Ärmel mal rechts, mal links an. Und er hatte mit seiner Meinung über die Hannelore ganz recht. Sie dachte überhaupt nicht mehr an den Pullover. Das heißt, sie dachte schon manchmal mit schlechtem Gewissen daran, schob aber den Gedanken immer wieder ganz schnell weg. 14 Tage vergingen, als sie von ihrer Mutter daran erinnert wurde. Du sag mal, was ist eigentlich aus dem Puppenpullover geworden, den der Herr Eder bei dir bestellt hat? Ach der, da fehlt nur noch ein Ärmel. Ja, aber der Herr Eder hat dir doch schon so viel dafür bezahlt. Und er wollte den Pullover doch gleich haben. Schon, aber ich strick's ja schon noch. Ja, wann denn? Später. Später, was heißt später? Jetzt hast du doch Zeit. Aber ich möchte doch jetzt zur Inge gehen und mit ihr spielen. Nix da, was man versprochen hat, muss man halten. Vor allem, wenn man auch schon den Lohn eingesteckt hat. Ja, ich muss mich ja vom Herrn Eder für dich genieren. Ach wo, der hat's vielleicht auch schon vergessen. Das ist mir eine saubere Einstellung von dir. Gib mir mal den angefangenen Pullover her. Ach Mutti. Wo ist denn der überhaupt? Ich habe das Stückzeug schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Da, in meinem Schränkchen muss er sein. Hast du ihn rausgetan, Mutti? Ich? Na, wie käme ich dazu? Aber er ist nicht drin. Der Restwolle ist noch da. Aber der Pullover... Na, also bei dem Schaustall da drin, da kann man ja nichts finden. Du räumst jetzt mal alles raus und dann sauber wieder rein. Dann wird er sich schon finden. Aber er fand sich natürlich nicht. Alle Schränke und Schubladen wurden ausgeräumt und wieder eingeräumt. Aber das half nichts. Er war weg. Die Mutter war auf ihre Tochter sehr ärgerlich. Es war nämlich, ganz nebenbei bemerkt, keineswegs das erste Mal, dass die Hannelore etwas anfing und nicht fertig machte. Ganz zu schweigen davon, dass sie etwas unauffindbar verlor. Die Mutter sagte also. So, du gibst mir jetzt die 2,50 Mark, die dir als Taschengeld geblieben sind. Davon wird neue Wolle gekauft. Und heute noch wird ein neuer Pullover gestrickt. Er ist ja bloß 10 cm groß. Das wird sich doch noch einrenken lassen zum Kuckuck. Aber Mutti, ich kann nicht. Gut, ich werde dir helfen. Nur wegen dem Herrn Eder, weil mir das peinlich ist. Aber den Verdienst schreibst du dir in den Kamin. Und so kam's, dass der Pumuckl einen ganzen Pullover zu seinem Dreiviertelten dazu bekam. Der Herr Eder war ganz gerührt und hatte grad zu tun, sich nicht zu verraten. Also entschuldigen's vielmals, Herr Eder, dass es so lange gedauert hat. Aber Sie wissen ja, wie Kinder sind. Mhm. Nix machen's end. Aber jetzt, da ist der Pullover. Was? Noch einen? Noch einen Tag länger, wenn's gedauert hätte, dann wär's spät gewesen. Aber der ist ja wunderbar und so gleichmäßig gestrickt. Viel gleichmäßiger als man es mit der Maschine stricken könnte. Ihr Tochter ist ja die reinste Strickkünstlerin. Na, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Also wirklich, ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich habe auch noch die Tafel Schokolade da, die ich der Hannelore versprochen habe. Da bringen Sie es mit einem schönen Gruß. Und wenn Sie einmal was von mir brauchen, dann können Sie sich auf mich verlassen. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Eder. Und hoffentlich freut sich Ihre Nichte. No, und wie die sich freuen wird. Es war zwar nicht die Nichte, sondern der Pumuckl, der sich so gefreut hat, dass er gleich zu schwitzen angefangen hat. Er hat nämlich alle zwei Pullover übereinander angezogen und ist herumgehüpft wie närrisch. Oh, mir ist schön warm, na, mir ist schön heiß, na, mir ist schön wohl. Ja, da bin ich aber froh. Mir ist schön jetzt warm. Kann ich endlich wieder in Ruhe arbeiten. Ja, und ich kann endlich wieder in Ruhe Sachen verstecken und Sachen hinunterwerfen. Dazu braucht man keinen Pullover. Nun, dann kann ich endlich wieder auch was anderes. Ich kann... Du kannst ruhig in deiner Schaukel sitzen zum Beispiel. Das kann ich auch zum Beispiel. Ja. Und dann kann ich noch was dabei. Ich kann dabei dichten. Also so? Zum Beispiel ein Pullover-Gedicht. Okay. Ja, mit Musik. Na, das möchte ich aber hören. Von mir musiziert. Pass mal auf. Links ein Arm und rechts ein Arm. Ist links mal warm, ist rechts mal warm. Doch am meisten Ärmeln, Pullis mit zwei Ärmeln. Ist das nicht ein gutes Gedicht? Ausgezeichnet. Ja. Und ein wahres Gedicht. Ja, und musikalisch. Musikalisch ist es ein Musikal. Gerd, schön war's. Und alle waren sehr zufrieden. Bis auf die Hannelore natürlich, die um ihre Belohnung gekommen ist. Aber zu Recht, finde ich. Denn Belohnung hat man ja nur für etwas verdient, was man getan hat. Stimmt's? Der Pumuckl aber ist wieder vergnügt und zu allen Dummheiten aufgelegt wie eh und je. Na, ihr werdet es ja hören beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.